Ja, darüber erzittert mein Herz und bebt empor von seiner Stelle. O hört, hört das Grollen seiner Stimme und das Brausen, das aus seinem Munde kommt. Unter den ganzen Himmel hin entfesselt er es und sein Licht über die Säume der Erde. Hinter ihm drein brüllt eine Stimme, er donnert mit seiner majestätischen Stimme und hält sie nicht zurück, wenn seine Stimme erschallt. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar, er, der Großes tut, das für uns unbegreiflich ist. Denn zum Schnee spricht er, falle zur Erde. Und zum Regenguss und zu seinen gewaltigen Regengüssen. Aller Menschenhand versiegelt er, damit alle Leute sein Tun erkennen. Dann geht das Wild ins Versteck und ruht in seinen Lagerstätten. Aus der Kammer kommt der Sturm und aus den Speichern die Kälte. Durch Gottes Odem gibt es Eis und des Wassers Weite liegt in Enge. Auch mit Nass belastet er die Wolke, streut weithin aus sein Lichtgewölk. Das aber wendet sich ringsumher nach seiner Leitung gemäß ihrem Tun, zu allem, was er ihnen gebeut über die Erdenwelt hin, bald als Rute, wenn es seiner Erde dient, bald zum Segen lässt er es treffen. Vernimm dies, o Hiob. Steh still und beachte die Wunder Gottes. Begreifst du es, wenn Gott ihnen Auftrag erteilt und das Licht seiner Wolken leuchten lässt? Begreifst du der Wolke schweben, die Wunder des an Einsicht Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß sind, wenn die Erde infolge des Südwinds ruht. Wölbst du mit ihm die lichten Höhen, die fest sind wie ein gegossener Spiegel? Tue uns kund, was wir ihm sagen sollen. Wir können nichts vorbringen vor Finsternis. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden will? Oder hat je ein Mensch gefordert, dass er vernichtet werde? Jetzt freilich sieht man nicht das Sonnenlicht, das hinter den Wolken helle leuchtet, doch ein Wind fährt daher und reinigt sie. Aus dem Norden kommt das Gold, um Gott lagert furchtbare Majestät. Den Allmächtigen erreichen wir nicht, ihn, der von erhabener Macht ist, aber das Recht und die volle Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen, alle die Selbstklugen sieht er nicht an.